Ja, herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, gleich nach Soul Stew. Wie immer am dritten Freitag des Monats Klingding mit aktueller Musik, beziehungsweise das, was ich darunter verstehe und viele andere. Okay, tschüss. also heute Klingding wieder 2 Stunden bis 0 Uhr, danach geht es weiter mit Electronic Jam und ich gebe mal kurz einen Überblick über das Programm, das heutige, nur ganz kurz gefasst. Zunächst werde ich einige Notizen zu einem Projekt der gut finanzierten Musikwelt Hamburgs ablassen. Und zwar heute zum Thema habe ich The Sounds of Hamburg. So exklusiv sich das anhört, so modern. Es ist von den Philharmonikern Hamburg, also aus dem klassischen Bereich, und mehr dazu gleich. Dann wird es, danach wird es Musik geben von, ich zähle mal einfach die Namen auf, Daphne Oram, Elena Goff, Umut Schakla, Gunnar Lettow, Magda Myers, Tony Buck, Rodri Davis, Robin Hayward, Julia Eckhart, Gary Hassai, Tatsuya Nakatani, Luisio Capesce, Matthias Sparlinger, Jorge Satt, Eugene Chetbong und Yellow Biafra. Das ist also die Liste der Musikerinnen und Musiker, die heute zu hören sein werden in den nächsten 2 Stunden. Nun fangen wir aber gleich an mit dem Projekt Sounds of Hamburg. Sounds of Hamburg ist eigentlich live zu hören auf einer Webseite, auf der Webseite der Philharmoniker Hamburg unter dem Webadresse www.philharmoniker-hamburg.de/sounds-of-hamburg-index.html. Ursprünglich hatte ich vor, das einfach so live über den Computer einzuspielen, weil es ist ein interaktives Kompositionsprojekt der Philharmoniker Hamburg. Und es hat sich aber gestern rausgestellt zu einem ersten Vorlauf, den ich versuchte, um so eine ähnliche Zeit wie jetzt, dass bei Dunkelheit da nichts funktioniert. Aber ich spiele erstmal die Intro-Musik dieses Projektes ein. Das hört man jetzt gleich. Kleinen Moment. Jetzt geht's gleich los. Das sind also erstmal, wenn man auf die Webseite klickt von Sounds of Hamburg, hört man die Sounds of Hamburg. Also die Sounds of Hamburg in einem Loop zu hören, und ich habe es gerade hier versucht bei dem hauseigenen Linux-System, da ist also gar nichts zu sehen, da wird man aufgefordert, den Flashplayer downzuladen. Ist natürlich immer eine gute Idee, den Flashplayer runterzuladen, sich auf den Computer zu ziehen, um dann eben das zu sehen, was dann zu sehen sein soll. Es ist eben zu sehen dann das Intro, die Intro-Seite von diesem Sounds of Hamburg, und dann kann man halt das nochmal weiterhören. Da ist es schon vorbei. Und es geht also um ein interaktive, also im Netz interaktive Aktion, die sich die Philharmoniker Hamburg ausgedacht haben. Eigentlich ist ursprünglich entstanden für, ja, was ist in Hamburg wichtig? Das ist der die Wirkung nach außen, zumindest ist sie oft sehr wichtig. Und das war auch der Weg, über den ich das mitgekriegt habe. Es ist wichtig, dass ja auch die klassische Musik, für die klassische Musik ist, sogenannte klassische Musik, ist es offenbar wichtig, dass sie eben auch zeitgemäß ist. Und da hat sie sich dann bemüht, über diese interaktive Webseite eine spielerische Verbindung zwischen den Harmonikern der Stadt Hamburg und den Hamburgern zu schaffen. Wie es in einem Interview zu hören ist, geführt von Christian Steinbrink auf der Webseite www.intro.de zu lesen. Es ist also gemacht worden, um einmal eine Wirkung nach außen und dann eben auch, um als Projekt mitgenommen worden zu werden für die Expo, die in Shanghai letztes Jahr war, circa vor einem Jahr. Sind die Philharmoniker eben auch vertreten gewesen auf der Expo 2010 in Shanghai. Im Hanse Hamburg Haus in China hat dann der Sound der Hansestadt seine Premiere gehabt und ist bis zum 31.2010 dort gelaufen. Er ist jetzt immer noch online. Die Wahl der Orte, ich muss es so ein bisschen erklären. Also das ganze Ding ist so aufgebaut, man geht erstmal über so eine Intro-Seite und dann kommt man auf so eine nächste Seite, alles sehr modern gemacht als Flash-Animation. Und dann konnte man wohl früher anklicken verschiedene Orte in Hamburg, also zum Beispiel Hagenbeck oder Landungsbrücken oder ich weiß nicht welche Orte. Jetzt ist nur noch der Rathausmarkt übrig. Wenn man dann weiterklickt, sieht man erstmal so eine Einleitung, wie das Ganze zu verstehen ist, also worin die Interaktion besteht mit den Webnutzern, dem User. Und da stellt sich dann also fest, gut, wenn jetzt hell ist, also eingeschränkte Situation, es muss hell sein, sonst ist es eben nicht möglich, die Interaktion in Gang zu bringen. Und dann sieht man einen Blick auf den Rathausmarkt. Da war auch zum Beispiel vor einer Woche am letzten Samstag sehr gut zu sehen, wie die Demonstranten oder die Protestierer oder die Demonstrantinnen führen Occupy, also von der Bewegung gegen die Banken, oder gegen der Umgang mit der aktuellen Euro-Krise, wie die sich da zusammentun und versammeln. Und das konnte man also sehr gut beobachten. Normalerweise habe heute Morgen um 10 geguckt, da war der Platz ziemlich leer. Und dann sieht man also praktisch projiziert auf die Fläche des Rathausmarktes, ist dann so eine Art dreigeteiltes Feld, erinnert mich jetzt ein bisschen an Fußballplatz, aber gut, der ist zweigeteilt hauptsächlich. Aber diese Dreiteilung hat eben seinen tieferen Sinn, weil es gibt drei Grundmelodien, die dann gleich zu hören sein werden. Und da starte ich, glaube ich, einfach den nächsten Track, dann wird es auch ein bisschen klarer. Das nochmal die Eingangsmelodie und dann klicke ich da gleich da drauf. Also jetzt ist praktisch die Phase des Kennenlernens dieser interaktiven Möglichkeiten und gleich geht es los mit dem, da hören wir also den Rathausmarkt. dieser Rathausmarkt ist eben, da ist eine Fläche drauf projiziert mit drei Unterteilungen und die drei Unterteilungen sind jeweils melodischen Elementen zugeordnet, die kann man verschieben. Was sich daran dadurch eigentlich verändert, ist mir nicht so ganz aufgegangen, aber da müsst ihr wahrscheinlich ein genaueres Studium irgendwie in der Interaktion dann ein Näheres drüber hervorbringen. Und dann hat man eben die Möglichkeit als Interaktion, eine Person, die jetzt gerade wirklich aktuell über den Rathausmarkt geht, ja, wie so eine Art Fadenkreuz mit der Maus anzuklicken und einem Instrument zuzuordnen. Und jetzt gleich in so circa 20 Minuten habe ich heute Morgen also eine Person rausgesucht, die sich da nun mehr oder weniger über den Rathausmarkt bewegt hat und der Hornsektion dann zugeordnet. Das ist dann die zweite Möglichkeit, also die daraus folgende Möglichkeit. Es geht jetzt gleich los. Also wenn die Person dann den Rathausmarkt oder dieses Rechteck da verlässt, dann ist auch Schluss mit dem Horn und das Horn hat sowieso, also die ausgewählten Instrumentengruppen haben dann auch doch eine relativ kurze Sequenz. Das hört man gleich. Ich habe dann irgendwie aus Verzweiflung, nachdem ich das Horn ausgesucht habe, wenig später die Streicher ausgesucht. Es geht gleich los. Ja, die Streicher sind wirklich sehr kurz nur dran, deshalb habe ich dann in circa 10 Sekunden später das die Solo-Violine und das Violoncello ausgesucht. Ja, da ist die Person dann schnell weggegangen, dann habe ich es nochmal gemacht. Ich weiß nicht, ob das die Person war, die da nun dafür gesorgt hat, dass dieses Solo so ein bisschen abgebrochen war zum Schluss auf jeden Fall. Man hört, also das sind wirklich Virtuosen am Werk. Okay, und nochmal die Holzbläser. Jetzt kommen nochmal die Hörner zum Schluss zu Wort. Thank you. Okay, also das ist jetzt leider gleich vorbei. Diese schöne Musik. Jetzt hört man wieder den Eingangsmusik. Ich habe jetzt den Track auf Repeat gestellt. Also dann ist auch ein bisschen, sind auch ein bisschen Sounds von Hamburg zu hören, während ich nochmal ein bisschen weiter über das Projekt sprechen möchte. Also ursprünglich war da eben durch dieses, wie wir gerade gehört haben, Motion Tracking, also so nennt Frau Milena Ivkovic, die Marketingdirektorin der Philharmoniker, diese interaktive Form des Komponierens. Es wird wirklich von Komponieren, also gut, Komponieren heißt ja angeblich wörtlich übersetzt, also zusammensetzen. Es wird, was wird eigentlich zusammengesetzt? Es wird eigentlich, also da ist auf jeden Fall der Grund oder das, was da dem zugrunde liegt, ist schon relativ, also hat man gehört, es wiederholt sich ja, ich glaube nach so ca. 30 Sekunden wiederholt sich diese schöne Sequenz von den Streichern und von dem ganzen Orchester, und dann kann man eben da was dazu beitragen, indem man eine Person per Fadenkreuz mit der Maus anklickt und dann, jetzt hört man nochmal diese Sequenz im Hintergrund und dann fühlt man sich natürlich auch irgendwie ein bisschen der Realität enthoben. Also man guckt schon von sehr weit oben auf den Rathausmarkt. Also dieser Blick ist dann schon so eigentlich, ich glaube, sobald es einigermaßen hell ist, ist der Blick schon sehr schön eigentlich auch von da oben. Soweit, dass der Rathausmarkt eben schön sein kann. Aber wie gesagt, früher war eben zum Beispiel das Tropenaquarium im Hagenbeck eine andere Möglichkeit, die man auswählen konnte, und da konnte man Haie, Rochen und Maren durchs Wasser gleiten sehen, und die halfen einem bei der Kreation des Sounds, wie Frau Milena Ivkovic sagt. Auf die Frage, welche Idee liegt dem Projekt zugrunde, gibt sie dann die Antwort: ja. Am 2. März 2009 haben wir das Event 100 Musiker, 50 Standorte, ein Konzert realisiert, das als größtes Konzert der Welt einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde erlangt hat. Der Event wurde von 10.000 Menschen live verfolgt und hatte eine breite internationale mediale Präsenz. Auch bei diesem neuen Projekt haben sie eben die Ambition, neue Maßstäbe, ich zitiere mal wörtlich, auch bei unserem neuen Projekt Sounds of Hamburg haben wir die Ambition, neue Maßstäbe in der Marketing-Kommunikation für klassische Musik zu setzen. Die Frage taucht dann auf bei dem Interviewer. Ich zitiere: können auf diese Weise auch Kompositionstalente gesichtet werden? Nun, die Antwort ist nicht gerade direkt, aber sie antwortet eben wie folgt: www.sounds-of-hamburg.de ist eine interaktive Webseite, die eine spielerische Verbindung zwischen den Philharmoniker der Stadt Hamburg und den Hamburgern schafft und klassische Musik ungewöhnlich und neu inszeniert. Der User kann durch die Kombination verschiedener Grundmelodien und einzelner Soundcollagen diverse Kombinationen schaffen und somit sein Kompositionstalent testen. Die Möglichkeiten sind leider trotzdem begrenzt, da man mit einer begrenzten Zahl an Sounds arbeitet. Also die Begrenztheit, denke ich, hat sich doch schon irgendwie gerade so ein bisschen... Also ich habe wirklich jetzt, es hört sich vielleicht ein bisschen zynisch an, was ich sage, aber ich habe es versucht und ist gleich nochmal zu hören. Jetzt sind, glaube ich, wieder die Streicher dran, ja? Okay. Und so ganz stimmt es nicht. Also dieses das wurde eben schon komponiert von dem Assistenten von Frau Simon Young, dessen Name ist Roman Vinuesa. Roman Vinuesa ist eben ihr Assistent und hat eben auch schon einige an Filmmusik gemacht, zum Beispiel zum Bader-Meinhof-Komplex oder auch zu Sturmflut 2, Großer Strom, Elbe, Blanker Hans, Land unter. Also der ist eben der Komponist und der hat praktisch die Vorgabe gemacht und dann gibt es eben die interaktive Möglichkeit. Ja, ich finde, es hat sowas wie so diese Partizipationsmodelle. Irgendwie hat mich das so ein bisschen dran erinnert, dass die Partizipation, wir bauen zum Beispiel, gerade ist ja im Gespräch, Altona Mitte wird irgendwie neu gestaltet, da ist das Bahnhofsgelände und das wird jetzt alles, kann jetzt alles neu gestaltet werden und da gibt es dann eben Partizipation in einer bestimmten inszenierten Form, das heißt, man kommt zusammen und kriegt dann erstmal zum Beispiel einen Baum in Form eines ausgesägten kleinen, ja, wie so ein Baumklischee, halt so ein Baumlogo kriegt man in die Hand und den kann man dann da hinsetzen. Und da kann man ein Hochhaus da hinsetzen und dann kann man das alles irgendwie auch begründen und seine Ideen dazu aufschreiben und das Ganze ist dann ein Workshop und aus diesem Workshop kommt dann irgendwie so eine Partizipationsergebnis-Webseite und eine Partizipations-Workshop. Resümee kommt dann raus, das wird dann auch groß angekündigt und es wird davon gesprochen, wie viele da werden beteiligt waren. Einmal, zweimal weiß man nicht oder vielleicht auch dreimal, aber ja gut, es war auf jeden Fall öfters und da ist halt die Möglichkeit, sich dann daran zu beteiligen, so wie man sich eben auch an dieser Komposition beteiligen kann. Jetzt wieder die Hörner. Ja, also man hört auch, dass sich das schon auch sehr einprägt irgendwie, was man dann hört. So, ich kann schon fast nachsingen. Die Frage, die sich dann in dem Interview weiter stellte für den Interviewer war, was erhoffen sich die Hamburger Philharmoniker von diesem Projekt? Die Antwort: Mit Sounds of Hamburg wollen wir in erster Linie bei den Usern Begeisterung für klassische Musik wecken und zeigen, dass sie keine isolierte, entfremdete und nicht mehr mit der Gesellschaft verbundene musikalische Gattung ist. Also ich glaube, dass das damit nicht so richtig gelingt, aber gut, der Versuch ist gemacht worden und ich habe es jetzt hier vorgestellt. Andere können das ja besser machen. Ja, nach diesem Ausblick auf ein gut finanziertes Projekt der Hamburger Kulturpolitik geht es jetzt weiter mit Musik, die mir eigentlich mehr am Herzen liegt. Ich fange mal an mit einem Stück, das ist ein längeres Stück, 10 Minuten. Das ist ein Quartett, über das ich dann gleich noch mehr sagen werde. Hört euch das erstmal an. Thank you. Das war eine Aufnahme von zusammen mit Rodri Davis. Rodri Davis und Robin Hayward, Julia Eckhart, Lucio Capece. Und die CD ist 2004 entstanden, hat den Titel Amber. Und davon eine Aufnahme, die gerade zu hören war. 2004. Etwas später entstanden ist eine Aufnahme, die jetzt gleich zu hören sein wird, und zwar von den beiden Musikern Gunnar Lethoff und Umut Chakla. Umut Chakla war bei Blurred Edges im Gängeviertel in einem Konzert von Frequenzgänge, eine Konzertreihe, die Gunnar Lethoff organisiert. Näheres auch zu der Konzertreihe Frequenzgänge auf der Webseite www.vamh.de. Es findet bald wieder eine Veranstaltung statt. Ich habe sie jetzt gerade nicht notiert, aber sonst gibt es auch die Möglichkeit, unter frequenzgänge.wordpress.com einen Überblick zu bekommen über die Reihe. Auf jeden Fall ist vor nicht so langer Zeit, 2011 ist es entstanden, eine Aufnahme entstanden von den beiden. Gunnar Lethoff spielt elektrischen Bass, Objekte, Pickups und Effekte. Effekte. Umut Çaklar spielt Gitarre, elektrische Gitarre und Electronics. Und Umut Çaklar macht auch eine, ja, ist beteiligt an einem Raum für aktuelle, für improvisierte, elektronische und Free Jazz Musik in Istanbul. Und Umut Çaklar war eben im Mai im Rahmen von Blurred Edges im Gängeviertel in der Reihe Frequenzgänge eingeladen, hat mit verschiedenen Musikerinnen und Musikern aus Hamburg zusammen gespielt. Und 2011, also in diesem Jahr, haben sie eben eine Duo-CD rausgebracht, die ja zu bekommen ist auf dem Label Re-Konstrukt. Es ist ein improvisierend, also ein Musiklabel, das sich der improvisierten Musik verschrieben hat und ist in Istanbul lokalisiert. Und ja, es ist schon die 56. Erscheinung, die dabei rausgekommen ist auf dem Label. Und Umut Çaklar ist immer sehr aktiv und bringt das dann auch ins Netz, sodass die Möglichkeit ist, diese Aufnahme als digitalen Download sich runterzuladen und daraus eine CDR zu machen. Oder man kann es eben auch kaufen durch Überweisen von einem relativ kleinen Betrag an das Label. Jetzt aber zwei Aufnahmen von Ihnen, von den beiden. Und zwar, die haben so ganz sachliche Titel. Als erstes G4 und dann B5. Ich werde dazwischen gar nichts sagen. Thank you. jetzt gleich noch einen längeren Titel, der heißt F5, hat den Titel F5, und wer weiter Interesse hat an der Musik, die auf dem Label Rekonstrukt, musste ich eigentlich besser aussprechen, erschienen ist, der kann das auf der Webseite www.rekonstrukt mit K. K als dritter Buchstabe, als vorletzter Buchstabe, rekonstrukt.com. Da sind dann auch die Möglichkeiten anzuklicken, sich das digital runterzuladen, sich das zu holen und eine Auswahl zu treffen von den Stücken, den Aufnahmen, die einem als interessantesten erscheinen. Jetzt also F5, ein 7 Minuten 30 Sekunden langer Track von Gunnar Letto und Umut Çakla. Thank you. F5 von der CD Taktik, erschienen bei dem Label Reconstruct. Gunnaletto, Elektronik, E-Bass, Präparation, FX, also Effekte, und Umut Chakla, E-Gitarre und Elektronik. Als nächstes eine Aufnahme von einer Musikerin, die ich schon mal vorgestellt hat, Daphne Oram. Daphne Oram lebte von 1925 bis 2003, eine der wenigen, die ganz eigenständig im BBC gearbeitet haben an mit und an elektronischer, an Möglichkeiten, elektronische Musik zu kreieren und zu produzieren. Sie war oft dazu gezwungen, praktisch angewandte Musik zu machen, das heißt Filmmusik zu verschiedenen Auftragsarbeiten, um sich eben auch zu finanzieren. Ihr Anliegen war dann nach einiger Zeit, eine Verbindung zu schaffen zwischen grafischen Notation und dem Abtasten durch eine Konstruktion, die sie selber entwickelt hat, die sogenannten Oramics, mit der möglich war praktisch, dass eine Papierrolle, auf der grafische Notationen sind, abgenommen wurde und nach ihren Vorgaben dann das in elektronische Musik umgewandelt wurde. Das hat dann auch dazu geführt, dass nach ihrem Tod vor 4 Jahren eine CD-Compilation erschienen ist, die den Titel Oramics hat, und davon jetzt erstmal ein kurzer Track und dann ein längerer und dann wieder ein kurzer Track. Der erste ist Look at Oramix, der zweite ist Purple Dust und der dritte ist Bala. Alles Stücke, die Daphne Oram in ihrem Studio komponiert hat, zusammengestellt hat, die elektronischen Möglichkeiten recherchiert und dann angewendet hat bei den drei Stücken, die wir jetzt gleich hören. Mm-hmm.